mir unter meinen Sohlen dreh dich auch schon auf Eis und Schnee. Ich möcht nicht wieder Atem holen, bis ich nicht mehr die Türme seh. Hab mich an jedem Stein gestoßen, so eilt ich zu der Stadt hinaus. Die Krähen warfen Bell und Stoßen auf meinen Hut von jedem Haus. Die Krähen warfen Bell und Stoßen auf meinen Hut von jedem Haus. Wie anders hast du mich empfangen, du Rat der Unbeständigkeit. An deinen blanken Fenstern sangen die Lärch und Nachtigall im Streit. Die runden Lindenbäume blühten, die klaren Rinnen rauschten hell. Und ach, zwei Mädchenaugen glühten, da war's geschehen um dich, Gesell. Und ach, zwei Mädchenaugen glühten, da war's geschehen um dich, Gesell. Bringt mir der Tag in die Gedanken, möcht ich noch einmal rückwärts sehen, möcht ich zurücke wieder wanken, vor ihrem Hause stille stehen. Könnt mir der Tag in die Gedanken, möcht ich noch einmal rückwärts sehen, möcht ich zurücke wieder wanken, vor ihrem Hause stille stehen, möcht ich zurücke wieder wanken, vor ihrem Hause stille stehen, vor ihrem Hause stille stehen.